Deutschlandfunk, Rock etc. Die Zeiten, als Manchester eine Industriestadt war, sind lange vorbei. Heute leben dort wahrscheinlich mehr Studenten als Arbeiter. Die wichtigsten Freizeitbeschäftigungen sind Fußball und Musik. Vor ein paar Jahren war die mittelenglische Stadt mit Bands wie Happy Mondays oder Stone Roses ein Zentrum der britischen Popmusik. Dieser Boom ist abgeklungen. Dennoch gibt es eine ganze Menge junger Bands, die dafür sorgen, dass Manchester seinen Ruf als Musikstadt nicht verliert. Paul Baskerville hat sich in den Clubs, Kneipen und Proberäumen umgehört. Das war die Clint Boone Experience mit Comet Theme No. 1 von ihrem Debütalbum Pop Music and Space Travel. In Spiral Carpets war einer der Leuchten der Rave-Szene Anfang des Jahrzehntes. Der Kopf der Band Clint Boone hatte eine neue Band, die Clint Boone Experience, und wie ein alter, müder Mann klingt er nicht gerade. Als ich vor kurzem in Manchester war, erzählte mir ein Promoter, dass man momentan nicht von einer Manchester-Szene reden kann, sondern eher von einer Manchester-Bewegung. Der Begriff Szene, meint er, lässt auf einen einheitlichen Musikstil schließen. Die Musik aus der Stadt ist stilistisch vielseitiger als jemals zuvor, meint er. Er hat sicher recht, aber ich finde, dass die neuen Bands fast alle denselben progressiven, aber dezenten Anspruch haben. Es sind seriöse Gruppen, ohne ein großkotziges Image, die kaum den Sprung zum Teenie-Fernsehen schaffen werden. Zum Beispiel die Band Doves. Doves arbeiten im Moment an ihrem Debütalbum. Es gab schon ein paar Singles, Doves ist ein Trio. Ich sprach zuerst mit dem Bassisten und Sänger Jimmy Goodwin. There was no big sort of like, you know, gangy sort of scene, which is good, you know what I mean? You know, it was good that... Wir entstanden aus keiner klickenhaften Szene. Das empfanden wir als sehr positiv. Niemand prüfte nach, ob unsere Musik trendy genug war. Wir konnten uns ohne jeglichen Druck frei entfalten. Es gibt Studiokomplexe wie Juicy House und Sankey Soap im Stadtviertel Ancoats, die eine große Anlaufstelle für Bands sind. Daraus entsteht eine Szene. Aber wir hatten nie etwas damit zu tun. Wir könnten in einer solchen Umgebung nicht arbeiten. Irgendwelche Leute schauen für einen Joint und eine Tasse Tee vorbei. Wir würden in einer solchen Atmosphäre gar nicht zum Arbeiten kommen. Yeah. Das war Doves mit Here It Comes von der EP Doves. Als ich in den 70er Jahren in Manchester wohnte, war es eine dreckige, verfallene ehemalige Industriestadt. Die glanzvollen Zeiten des Manchester-Kapitalismus waren vorbei. Die baumvolle Lagerhäuser standen leer und bröckelten allmählich. Es war der Anfang der Massenarbeitslosigkeit. Manchester United hatte zwar den Europapokal 1968 gewonnen, aber danach ging es bergab. Die 70er Jahre waren eine miserable Zeit für United-Fans. Es gab kaum Clubs und Pubs, wo man als junger Mensch hingehen konnte. Mit der Entstehung von Punk verbesserte sich die Lage ein wenig. Es gab ein paar Punk-Clubs, Electric Circus und The Russell Club. Inzwischen ist Manchester die beliebteste Studentenstadt in Großbritannien. Man weiß abends gar nicht mehr, wo man zuerst hingehen soll. So viele Pubs und Clubs gibt es. Dazu Andy und Jimmy von Doves. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch noch eine unterschwellige Trostlosigkeit in Manchester. Es gibt eine Menge Ärger hier. Besonders ältere Bürger sind von den Schlagzeilen in der Presse schockiert. Sie können sich nicht vorstellen, dass man auf dem Weg nach Hause vom Pub niedergestochen werden kann. Es hat sich nichts geändert. Die Piccadilly-Gegend war zum Beispiel immer so. Es gab immer viele Schießereien da. Man kann schon leider ins Kreuzfeuer geraten. Dann hat man aber wirklich Pech gehabt. Ich behaupte immer, dass man normalerweise selbst ein Gangster sein muss, um erschossen zu werden. Aber ein verkehrter Blick auf die Freundin von jemandem kann schon dazu führen, dass man eine Flasche auf den Kopf kriegt. Das passiert schon in Manchester. Außerdem wird es immer Verrückte an einem Freitagabend geben, die zu besoffen sind. Sie schaffen es nicht, ein Mädchen aufzureißen und sie wollen sich dafür rächen. So etwas gab es schon, seitdem es Kneipen gibt. Mein Vater erzählte mir solche Geschichten aus seiner Jugend in Manchester. Es ist also nichts Neues, aber inzwischen gibt es mehr Kanonen. Das ist beängstigend. Es gibt inzwischen so viele Kanonen in Manchester, dass die Stadt den Spitznamen Gunchester bekommen hat. Gangster-Rap gibt es trotzdem nicht in Manchester. Das führende Kultlabel zurzeit heißt Twisted Nerve. Hier ist eine Band auf dem Twisted Nerve-Label. Hier ist Mum and Dad mit dem Titel Dawn Rider. So das waren Mum and Dad mit dem Titel Dawn Rider. Andy Votel und Damon Goff gründeten vor circa einem Jahr das Twisted Nerve Label. Damon Goff hat den Künstlernamen Badly Drawn Boy. Jerry Robinson von Mum and Dad definiert die Attitüde des Labels so. There is some common ground there, definitely. And I know, I suppose, I'm not worried about it at all. I think it's a really healthy, creative... Die Künstler haben schon was Gemeinsames, das stört mich gar nicht. Es ist eine sehr gesunde, kreative Atmosphäre. Wenn Bands übermäßig innovativ sind, vergessen sie alles, was vorher musikalisch gewesen ist. Das kann brillant sein, aber man kann leicht auf die Schnauze fallen. Der Vorteil bei Twisted Nerve ist die Offenheit der Leute, die mit dem Label zu tun haben. Die Künstler stehen auf die unterschiedlichste Musik und sie bemühen sich darum, Musiktraditionen ein neues Image zu geben. Everyone's in heavily into lots of different kinds of music and just try to reinvent them, I suppose. Das war der Künstler Siconical mit dem Titel Cottonopolis. Tja, Cottonopolis, so nannte man Manchester vor 100 Jahren, als die Stadt für ihre Herstellung von Cotton bzw. Baumwolle berühmt wurde. Siconical ist ein Mann, Gareth, der auch bei Twisted Nerve unter Vertrag steht. Das war eben eine Aufnahme auf Minidisc, er hat noch keine CD gemacht. Das ist also wirklich Musik aus dem Herzen des Manchester Undergrounds. Twisted Nerve ist für Jimmy Robinson von der Band Mum and Dad die Zukunft des Rock'n'Roll. Die Künstler von diesem Label stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel. It's pretty escapist, really, what we do. And, yeah. Was wir musikalisch machen, ist wie eine Flucht vor der Wirklichkeit. Diese Mentalität wurde wiederum von unserer Umwelt in Manchester geprägt. Das ist unvermeidlich. Manchester ist mit Detroit vergleichbar. Detroit ist auch eine hässliche Industriestadt. Die wunderschönste Popmusik, die man sich vorstellen kann, kam daher, nämlich die Motown-Musik. In einer hässlichen Umgebung kreiert ein Künstler seine eigene Welt. Alfie ist ein anderer neuer heißer Tipp auf dem Twisted Nerve Label. Ich sprach mit Lee von der Band über die Relevanz von der Manchester Musikszene. I kind of missed out on the whole Smiths and Stone Roses things on the Mondays when it was first time round, because being from Manchester, it was through in our face. Ich versäumte die alte Szene um The Smiths, Stone Roses und Happy Mondays. Ich war sehr skeptisch. Wir kamen aus Manchester und hatten das Gefühl, dass wir unter Zwang standen, diese Band zu mögen. Das machte mich stur. Ich lehnte es deshalb ab. Inzwischen weiß ich diese Gruppen zu schätzen. Im Nachhinein bin ich stolz auf solche Bands. Ich liebe die Stone Roses jetzt und respektiere The Smiths sehr. Solche Künstler waren sehr typisch für die Stadt Manchester. Es waren typische Einzelgänger-Bands. Es war uns sehr wichtig, dass Twisted Nerve in Manchester sitzt. Wir hatten keine Lust auf den Stress in London. Wir fühlen uns geborgen. Wir stecken auch viel Energie in das Label. Wir haben absolute künstlerische Freiheit. Das ist bezeichnend für das Label. Control, I'm going to leave. It's time to rise, lose, and fall. Climb on the coast of breaks and pick up our brain from the road. gonna take this wing for wheels and rub it up for just one last shot. Now it's funny to remember how I used to need it all, but now I know this power dream machine is never gonna stall. The super flying motorcycle's gonna take it straight through a wall, and we'll recover it all. Yeah, you and me, we're skidding out of control. It's like I know I believe, it's time we might lose our soul. Slow down the pump brakes and pick up our brains from the road. Time that you kill the flow. So das war erstmal Alfie mit Benz for 72 Miles und danach Badly Drawn Boy, der Labelgründer von Twisted Nerve mit dem Titel Skidding Out of Control. Das Oasis-Britpop-Phänomen dominierte so sehr die Mitte der 90er, dass es eine ganze Reihe von Manchester-Bands gab, die Oasis imitierten. Liam Walsh ist ein Promoter mit seiner eigenen Agentur Red Alert. Er tat sein Äußerstes, junge Bands vom Oasis Mania abzuraten. When I do seminars, which I do every now and again, yeah, you know, I always have to say to these new bands. Ab und zu mal halte ich bei Seminaren Vorträge, Bands zu beraten. Ich muss immer wieder sagen: Vergesst euer Burghausmäntel, eure weiten Hosen, eure billigen Schuhe und euer zottiges Haar. Es gibt nur einen Liam Gallagher. Er ist ein Gör und geht allen Leuten auf den Geist. Er kann sich das erlauben, aber niemand anders kann sich so benehmen. Er hat Narrenfreiheit. Er ist aber auch der Einzige, der sich so verhalten darf. Noch einer wie er wird in der Branche nicht geduldet. Es gibt so viele Bands, die in jeder Hinsicht Oasis nachahmen. Es gibt keinen Platz mehr für solche Gruppen. Mein Rat ist immer, versucht ein bisschen origineller zu sein. Hier ist eine junge Band, Mantra Luna, die früher angeblich zu sehr wie Oasis klang. Sie haben inzwischen ihre eigene Identität, aber immer noch keinen Plattenvertrag gefunden. Was wir jetzt hören, ist also eine Demoaufnahme. Hier ist jetzt Mantra Luna mit Crying on New Oxford Street. How can I design a future when my eyes are drowning in the pain? Lives they cross, they end uneven. Will we ever, ever be the same? And I'm waiting for my universe to fall into places where I want, but God, I want it all. And I'm hoping for, and I'm praying for you to be there, you to be there. I'll cry it on New Oxford Street. I saw your world all at my feet. I knew then, now I know. I'll take you and I'll go. Crying on New Oxford Street. I saw your world all at my feet. I knew then, now I know. I'll take you. We'll be right back. Das war Mantra Luna mit Crying on New Oxford Street. Brassy ist eine Band, die 4 Jahre brauchte, bevor sie einen Plattenvertrag bekam. Brassys Debütalbum erscheint nächstes Jahr. 3 der Bandmitglieder stammen aus Manchester. Die Sängerin Muffin ist Amerikanerin. Sie ist die kleine Schwester von John Spencer von der John Spencer Blues Explosion. Sie zog schon vor 14 Jahren nach Manchester, mit dem Traum Karriere zu machen. Es hat eine Weile gedauert. Wie sieht sie ihre Rolle und die Rolle ihrer Band innerhalb der Manchester-Szene? I mean, I think you can't use the term dance music anymore. I don't think it has carries any weight, really. And I think what we do is just a mixture of... Ich glaube, man kann den Begriff Tanzmusik nicht mehr verwenden. Das Wort bedeutet nichts mehr. Was wir machen, ist eine Mischung aus urbaner Musik jeglicher Art. Es ist Musik der Vergangenheit und der Gegenwart. Unsere Musik ist eine Fusion, die für herkömmliche Bands unvorstellbar wäre. Die kulturelle Vielseitigkeit von Manchester hat schon einen Einfluss auf uns ausgeübt, obwohl wir eine Ausnahme bilden, was unsere Herkunft betrifft. Wir sind aus dem Mittelstand. Niemand in Manchester will aus dem Mittelstand stammen. Entweder kokettiert man mit seinem Arbeiterklasse-Umfeld oder man behauptet, reich zu sein. Der Mittelstand existiert hier gar nicht. Ich bin aber nicht aus Klassenschichtsgründen verurteilt worden, weil ich als Amerikanerin als eine Art Novum gelte. Entweder sind die Leute wegen meiner Staatsbürgerschaft mir gegenüber extrem freundlich oder extrem feindselig. Wie ich als Mensch bin, scheint keine Rolle zu spielen. Wenn jemand nach Manchester zieht, der offensichtlich vornehm ist, wird er es nicht leicht haben. Keiner wird ihn mögen. Das war Brassy mit I Can't Wait. Muffin von Brassy hat also gemischte Gefühle über die Menschen in Manchester. William Stukeley schrieb diesen Bericht über die Leute dort 1724. Ich zitiere: Die Einwohner sind in Ordnung. Sie haben mehr oder weniger das altenglische Naturell, sind in ihrer Zuneigung und in ihrem Ausdruck herzlich und aufrichtig, sind gastfreundlich, sehr gütig und zuvorkommend ihren Freunden gegenüber, aber sehr hart und resolut ihren Feinden gegenüber. Sie sind der Religion freundlich gesonnen und sehr eifrig bemüht, ganz gleich, was ihr Anliegen sein mag. Ende Zitat. Ich würde sagen, dass diese Beschreibung auch heute noch passt. Die Dance-Musik der Stadt ist besonders schwer zu definieren. Das Grand Central Label war ursprünglich ein reines Hip-Hop-Label. Inzwischen nennen sie ihre Musik Contemporary Urban Music. Ich sprach mit dem Marketing-Manager von Grand Central, Howie. Das Label ist seine Berufung. Ausschlaggebend für ihn waren seine Erfahrungen als Jugendlicher in der Clubszene. Me personally was just through the whole drugs thing really, was through the whole rave scene, was, you know, we discovered drugs before we discovered music and ich bekam meine Einführung in der Musik durch Drogen zum Zeitpunkt der Rave-Szene. Wir entdeckten Drogen, bevor wir Musik entdeckten. Wir waren um die 14 Jahre alt. Es war eine Clique in der Schule. Zwei Jahre später hingen wir in der Subkultur-Einkaufspassage in Manchester, Afflecks Palace, herum. Ich erinnere mich an das erste Mal, dass wir zum Hacienda-Club gingen. Man ließ uns sonst nirgendwo in Manchester rein, weil wir zu jung waren, aber es gab einen Studentenabend im Hacienda. In diesem Club gab es eine Verschmelzung von Musik und Drogen. Das veränderte mein Leben. Ich merkte, wie wichtig die Musik für meinen Drogenkonsum war. Wir nahmen nie Drogen ohne Musik. Es war eine richtige Drogenmusikkultur, an der wir teilnahmen. Das Label Grand Central entstand aus der Euphorie der Rave-Szene. Es ist gewissermaßen der Nachlass einer Dance-Revolution, die erwachsen und reif geworden ist. Die Musik des Labels ist salonfähig geworden. Zum Schluss, hier ist AIM auf dem Grand Central Label mit dem Titel Sail. Sie hörten Rock etc. von Paul Baskerville.